Ja, also was ich dort definitiv nicht essen werde, ist ein Baumkuchen und trinken werde ich keinen Zitronentee, um das mal festzustellen. Also alles andere geht. Jedenfalls nicht, wenn du eine Kapsel drin findest, oder? Hallo und herzlich willkommen zum vierten News-Podcast im Jahr 2015. Ihr kennt das Ganze, heute werden wie immer erst ein paar News aus der Community besprochen, dann geht es zum Anime in Deutschland, den Manga in Deutschland, der spoilerfreien Zone, danach zum Anime in Japan und abschließend zum Manga in Japan. Und mit dabei bei diesem ganz besonderen Oster-Podcast heute hier am Ostersonntag bin nicht nur ich, sondern auch mit dabei ist Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, willkommen zu dem heutigen Sonntagscast. Genau, und ich begrüße auch noch unseren Stargast. Hallo hallo Kevin. Na klar. Ja, hallo, ich wurde auch nicht vom Osterhasen gefressen und darum kann ich auch teilnehmen. Genau, und zunächst noch ein paar interne Ankündigungen, wie besprochen. Es gab zwei neue Conan-Casts, einmal den Cast Nummer 82, ein Lied auf den Lippen, die Hintergrundmusik. Da besprechen wir, wie es der Titel schon sagt, die Hintergrundmusik bei Detektiv Conan. Also schauen uns mal so eine typische Episode an, wie die Musik denn da drin aufgebaut ist, wie die Episode musikalisch anfängt, wie sie weitergeht, wie sie aufhört. Und es ist ein interessantes Gesumme und Gemurmel und Gepfeife, also könnt ihr gerne mal reinhören. Wenn ihr uns schon immer mal richtig dämlich hören wolltet und wie wir uns mal zum Affen machen, da seid ihr richtig. Ja, ich habe schon im Forum dazu geschrieben, also es war der für mich lächerlichste Podcast überhaupt, also der lustigste, also es war katastrophal gefühlt, aber vielleicht mal ganz amüsant, mal eine andere Seite von uns kennenzulernen hier als Moderatoren. Und dann noch der Cast Nummer 83, zu Band 83, da freue ich mich heute immer noch drüber, blutroter Band 83 mit Geheimakten-Special, genau. Wow. Genau, da schauen wir Band 83 schon vorab, haben wir uns den angeschaut und auch vor allem den Secret Report oder Detektiv Conan die Geheimakte am Ende des Bandes ganz genau analysiert, also da gerne mal reinhören. Mittlerweile ist der Band ja schon erschienen, aber trotzdem nach wie vor sehr hörenswert. In der Tat. Gut, dann noch drei weitere interne Meldungen. Zunächst ein Rückblick auf die Leipziger Buchmesse 2015 beziehungsweise die Manga Comic Convention MCC, die ja dieses Jahr wieder in Leipzig stattfand. Und da waren wir auch vor Ort, nicht wahr, Olli? Ja, so ist es. Wir haben uns zu zweit diesmal leider nur dort getroffen und haben uns dort mal ein bisschen umgesehen. Die Halle war ja dieses Mal, glaube ich, sogar größer als letztes Mal, nachdem im letzten Jahr das schon so ein Erfolg war. Genau, ja, die Veranstalter hatten ja das Anime-Kino ausgelagert. Dadurch war die Halle noch ein bisschen größer oder wirkte größer. Ich glaube nicht, dass sie insgesamt größer war, aber war auf jeden Fall wieder sehr schön. Also alle Manga-Publisher vor Ort, ihr kennt sie ja, allen vorweg natürlich Egmont Manga, Carlsen, Tokyo Pop und auch Kase, natürlich auch mit dem Anime-Bereich. Und ansonsten ganz viele Händler mit dabei, Merchandise, dies, das, Cosplayer. Ihr kennt das Ganze wie bei jedem Standard-Buchmessen-Bericht. Alles mit dabei. Dann machen wir weiter mit dem Jubiläum, das sich direkt nach der Buchmesse ereignet hat, und zwar ein Jubiläum des Wikis. Das Wiki existiert ja schon seit 7 Jahren und damit auch die gesamte Detektiv Conan Community. Alle Zuhörer, die hier häufiger mal beim Conancast reinhören, die wissen es. Es war am 16. März, wie jedes Jahr. Dieses Jahr, 7 Jahre, erfreut mich sehr, dass weiterhin so viele Menschen, dass wir so viele Menschen begeistern können, dass so viele Menschen uns tatkräftig unterstützen, denn ohne die Leser, Besucher, wären wir nichts. Hört man ja immer, aber... Aber wir sagen die Wahrheit. Bei jedem Jubiläumsbericht kommt immer irgendwie, die Leser, ohne euch wären wir nichts, wir sind so dankbar, aber ist auch so, ist ja so, was soll man ist sagen? Ist so, ja, bei uns ist es wirklich so, weil ich glaub, ohne die auch. Diskussion mit euch, wären wir nicht das, was wir jetzt sind. Genau, also ich freue mich über jeden, der im Wiki mal gelesen hat, sind wahrscheinlich die meisten von euch oder auch die mal was bearbeitet haben, schon mal mitgewirkt haben. Eher weniger? Ja, das dürften eher weniger Menschen sein, die im Forum angemeldet sind oder dort gelesen haben. Ich schätze, da haben auch mehr gelesen als mitdiskutiert, obwohl da auch einige mitdiskutieren. Also auch echt herzlichen Dank an euch und an alle, die im Newsblog fleißig unsere Berichte lesen und auch mitkommentieren. Das freut uns auch immer sehr. Und natürlich an alle, die den Podcast hören, also auch an dich, der du jetzt gerade diesen Podcast hörst. Herzlichen Dank, dass du den hörst. Oh, vielen Dank, Philipp. Genau, auch vielen Dank an dich, Kevin. Wo wir schon dabei sind. Ja, und auch an Olli, klar. Olli ist auch super, ja, oder? Ja, super. Dankeschön. Ich höre gerne zu. Gut, also das war das Jubiläum. 7 Jahre gibt's uns jetzt. Das nächste Mal hört ihr die Meldung dann in einem Jahr im News-Podcast Nummer 4 2016. Richtig. Hoffentlich. Dann möchte ich mal wieder was von Kevin hören. Wir hatten einen April-Scherz, nicht wahr? Ja. Nee. Was hat es denn damit auf sich, muss ich jetzt sagen? Nichts. Überhaupt gar nichts. Ein reiner Scherz, ein reiner Jux, nichts. Nämlich hatte ich ganz groß angekündigt, dass Gosho Aoyama und Eiichiro Oda, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, ein Anime-Crossover planen. Da ist aber nichts dran. Jedenfalls weiß ich nichts davon. Ja, wäre lustig, wenn es doch stimmen würde, aber ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da etwas kommt. Unwahrscheinlich, ja, aber ich könnte es mir cool vorstellen, wenn Conan da auf einmal von der Marine mit ermitteln würde oder so. Ich denke, oh, okay, das wäre lustig. Aber es sind ja zwei verschiedene Genres, also... Natürlich, und Welten auch. Ja, mit Le Pen hat es noch geklappt, mit ein paar anderen Serien vielleicht auch, aber One Piece ist schon eher unwahrscheinlich, also... Die Action- und Kampfserien passen einfach nicht zu Conan. Ja, aber wobei, Ran könnte ja auch mitkämpfen, oder? Und Masumi kann ja auch. Ja, genau. Und Makoto kommt auch noch mit dazu. Ah, also, so drei Kämpfer einzigen. Haben wir schon. Und Mori kann Judo. Ah, stimmt. Und Kaito Kid kann seine Pistole da holen, seine Kartenpistole. Ja, super, ja. Heiji kommt dann mit dem Schwert, macht Zorro-Konkurrenz. Ja, genau. Konkurrenz vielleicht nicht, aber er könnte sich auf jeden Fall eine gute Figur könnte er schon machen. Ja, gut. Also, falls ihr nicht verstanden habt, das war wirklich nur ein April-Scherz. Nichts Ernstes. Ja, genau. Steht auch nochmal extra über oder unter der Meldung. Ja, über, genau. Ja, dann weiter mit dem nächsten Bereich. Der Anime in Deutschland ruft. Da haben wir eine sehr interessante Knallermeldung für euch, die wir auch schon auf conannews.org veröffentlicht haben, so wie alle Meldungen hier, also da gerne mal reinlesen. Boah, jetzt bin ich aber... Da muss ich mal hin. Ja, da solltest du mal vorbeischauen, sehr gute Seite. Und zwar hat Kase den Scharfschützen aus einer anderen Dimension für Herbst 2015 angekündigt. Super. Genau. Super, ja. Nicht wahr, Kevin? So ist es, ja. Nämlich kam das in dem neuen Newsletter, der am 8. März auch erschienen ist. Wir wussten allerdings schon viele, viele Tage vorher Bescheid, haben auch schon den ganzen Newsletter-Inhalt zugeschickt bekommen, sodass wir um Punkt 16 Uhr eine fertige, wunderhübsche Meldung veröffentlichen durften. Genau, ja. Wann der Film kommt, steht noch nicht genau fest. Herbst 2015... Herbst. Soll es sein, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Kaito, also Magic Kaito, The Phantom Thief, wo man auch noch nicht genau weiß, es ist ja Winter 2015-16, da weiß ja auch noch niemand so genau, wann es denn sein wird. Bei Kase ist wahrscheinlich genauso, dass sie einfach jetzt gesagt haben, wir haben die Lizenz, zack, jetzt wisst ihr das, aber wann genau, ob jetzt, ich sag mal, September, Oktober, November, das kann alles sein, vielleicht auch August oder Dezember erst, alles möglich, wobei ich natürlich hoffe, dass es, im Oktober sein wird, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, finde ich persönlich. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht wieder zu Verzögerungen wegen den Arbeiten kommt. Genau, ja. Also wir wünschen den Sprechern eine gute, andauernde Besserung. Und als Anime on Demand soll das ja auch kommen, diesmal. Ja, Zeitpunkt ist noch nicht bekannt oder so, aber es soll diesmal wohl zeitnäher erscheinen als, noch bei Film 15 und 16 der Fall. 17 ist er noch nicht bei Anime und Demand. Und nee, halt, wie war das? Doch, der ist schon da. 16 und 17. 16 und 17, ne? Ja. Ah, 15 nicht, okay. Ja. Wir hatten ja auch im letzten oder in einem der letzten News-Podcasts schon mal drüber gesprochen, dass es vielleicht ganz klug wäre, den Film vielleicht vorab bei Anime on Demand zu veröffentlichen. Ja, entweder vorab oder wenigstens mal zeitgleich. Ja, zeitgleich wäre natürlich noch besser. Na, besser als vorab vielleicht nicht, aber... Das nicht. Aber Hauptsache rechtzeitig oder vorher. Zeitnah. Ja, um die Ecke da. Mhm. Gut, nächste Meldung. Und zwar geht es um mein Lieblingsthema, Crunchyroll. Oh. Die haben sich zu Detective Conan geäußert und da konnten wir ein sehr interessantes Statement abgreifen, nicht wahr, Kevin? Ja, so ist es. Nämlich hatte ich mir gedacht, Crunchyroll macht doch dann ziemlich viel. Da kann man die doch mal fragen. Habe ich auch getan über Twitter. Da kam auch von euch sehr, sehr viel positive Resonanz. Vielen Dank dafür. Die antworteten auf meine Frage, die wie folgt lautete: Seit Monaten genießen amerikanische und kanadische Conan-Fans die Folgen bei Crunchyroll. Wie wär's mit uns? Darauf antwortete man mir, die Problematik ist, dass die Rechte für den deutschen Raum zurzeit nicht verfügbar sind. Daher ist dies leider nicht möglich. Ja, das ewige Mysterium ist wieder am Gange. Ja, das Komische ist ja, es würde ja in diesem Fall ja nur um die Demandrechte, also die Online-on-Demand-Rechte gehen. Man muss ja nicht synchronisieren, man muss ja keinen Ton bearbeiten, einfach nur Untertitel reinklatschen und das online, nur online anbieten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das mit den anderen Lizenzen verknüpft ist, denn es geht ja um die Episoden und wenn da jemand, sag mal, RTL 2 hatte ja früher das Gesamtpaket wahrscheinlich für die Episoden und dieses Untertitel und On-Demand ist wahrscheinlich nur so ein Plusfaktor, den man irgendwie dazu buchen kann. So stelle ich mir das vor. Und der ist wahrscheinlich irgendwie nicht verfügbar, weil die gesamten Rechte nicht verfügbar sind, wo auch immer die sind. Wahrscheinlich hat der Boss der Organisation die im Keller versteckt. Keine Ahnung. Also die Benutzerin Miwako Takagi schreibt, was ich sehr gut finde, ihr ist aufgefallen, die anderen Sender wie ProSiebenMax sagen immer, dass die Rechte nicht verfügbar sind. Aber jetzt sagt Crunchyroll, für den deutschen Raum nicht verfügbar. Das heißt ja dann, oder könnte heißen, dass die Rechte wieder in Japan wären. Boah, also das ist wirklich sehr gut aufgepasst natürlich, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur eine unterschiedliche Aussage ist, ich dass man das sagen, so oder so formulieren kann. Das könnte einfach nur so formuliert gewesen sein, ohne weitere Bedeutung, aber... Aber wenn sie in Japan wieder wären... dann stellt sich natürlich erstens die Frage, wo waren sie vorher? Und zweitens, Jepp müsste dann doch jetzt dann wenigstens mal irgendwie versuchen. Und wenn man da jetzt nochmal nachfragt, müsste man ja auch die Antwort bekommen, die man jetzt bei Crunchyroll bekommen hat. Richtig, weil wenn dann nicht die Crunchyroll-Antwort käme, dann ist immer noch alles unklar. Also wie immer. Ihr seht, es ist sehr verzwickt. Wir wissen nicht, wo die Rechte sind. Keiner weiß es. Nicht mal die, die sich drum bemühen wollen und die da Geld für ausgeben würden, wissen, wo die Rechte sind und können das Geld nicht ausgeben. Es ist skandalös. Ja. Das nennt sich Marktwirtschaft, ja. Genau. Also nochmal ein kleiner Überblick. Bei Crunchyroll in den USA und Kanada läuft einmal Magic Fighter N2N2, glaube ich, schon abgeschlossen mittlerweile. Genau, mittlerweile abgeschlossen. Ja, das war dort auch ein Simulcast und ebenfalls ein Simulcast. Seit Episode 754, die rote Frau war das. Ja. Seitdem läuft das auch bei Crunchyroll, USA, Kanada, in niedrigerer Auflösung kostenlos. Und wer HD möchte, also 720p oder Full HD, also 1080p, der muss ein wenig zahlen. Ach so, ich wusste gar nicht, dass es kostenlos ist. Sehr interessant. Ja, habe ich wahrscheinlich deine Newsmeldung nicht gelesen, oder wie? Ja, sollst du mal machen. Conannews.org. Stimmt, ja. Habe ich jetzt ja heute mitbekommen. Gut. Ja, soweit zum Anime in Deutschland. Wie gesagt, Film 18 kommt. Bei den Filmen geht's ja fleißig voran. Bei den Episoden weiß man nicht so genau. Also, schwierige Sache. Bei den Mangas in Deutschland geht's auch voran. Und zwar erschien da ja jetzt, wie ich eingangs erwähnt hatte, der 83. Manga-Band hier in Deutschland mit einer Geheimakte dazu und dem Secret Report, auch bekannt als Geheimakte, hier in Deutschland. Ja, 10 Kapitel, wie gesagt, sehr interessant. Gerne mal in den 83. Podcast zu Band 83 reinhören. Und wer da nicht genug von bekommen kann, der kann sich auch die exklusive Vorschau, die wir auf conannews.org gepostet haben, gerne mal anschauen. Also gibt's paar Einblicke in den Secret Report, also in die Geheimakte am Ende des Bandes. Sehr informativ. Ja, absolut. Auch, wie du sagst, der Inhalt, der hat uns dann sehr gefallen. Aber wer da noch mehr wissen möchte, der hört sich den Conancast an. Das stimmt. Gut. Dann noch ein Hinweis, der parallel damit einhergeht. Und zwar erscheinen ja auch mit jedem neuen Manga-Band oder in jedem neuen Monat ja auch 3 neue E-Books hier in Deutschland. Jetzt sind das, meine ich, 33, 34, 35 ich oder glaube, ist ein bisschen weiter. Also irgendwo in der Ecke sind wir jetzt in den 30er-Bänden. Und jetzt gibt es auch ein ganz besonderes Sonderangebot, nicht wahr, Herr Stargast? Gute also es war so, am Anfang haben wir, glaube ich, 4,99 Euro? Ja, genau, 4,99 Euro gekostet. Das hat man ab dem 1. März angehoben auf 5,49 Euro pro Band. Und jetzt, seit heute, seit dem 2. April, den Release des 83. Bandes, hat man für den ersten E-Manga entschieden, den möchten wir für 2 Wochen für nur 1,99 Euro anbieten. Wie ich finde, ein erstaunlich guter Preis. 4,99 Euro war jetzt nicht wirklich gut. Das war ja der alte Manga-Preis von früher. Und ja, das war Papier und mit Farbe vorne und so. Mit, ja, dafür 1,99 Euro. Nur digitaler Inhalt, ganz normal, ganz in Ordnung. Finde ich toll. Ja, ich auch. Obwohl man natürlich sich streiten kann, also... Kann man immer. Diese 1,99 finde ich ja immer schrecklich. Also ich persönlich finde da 2 Euro besser. Vor allem bei digitalen Angeboten, wo man dann am Ende jetzt 7 Cent oder so auf seinem iTunes-Konto rumliegen hat. Das ist schrecklich. Also was soll ich damit? Man kann ja nicht so lange die einzelnen Cents zusammensparen, bis man sich wieder ein Band kaufen kann. Also doch, das geht. Also 2 Euro hätten es auch getan. Genau. Also Ema, wenn ihr uns hört, bitte erhöht den Preis. Wir wollen mehr zahlen. Ist auch alles Marktwirtschaft. Die Leute kaufen es einfach, wenn da 1,99 steht, weil das ist billiger als 2 Euro. Ja. Genau. Und ich würde sagen, unsere Hörer sollten diese Marktwirtschaft unterstützen und auch einfach mal blind drauf einkaufen. 1,99 Euro klingt fast so gut wie 1 Euro. Also viel Spaß mit Band 1. Schon wieder. Genau, ich bin auch ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich da nicht mal zuschlage. Ich habe ja noch keinen E-Manga gekauft. Nee, hat mich bisher nicht gereizt und ich fand 5 Euro auch schon übertrieben, da ich wirklich ein Mensch bin, der das auch gerne ins Regal stellt, aber 1,99 für ein Band, den ich schon hab, das ist ja auch was anderes. Also, ja, egal. Die Diskussion, ja, die kann man immer wieder neu entfachen. Genau. Machen wir weiter und da haben wir 2 Leseproben für euch aus dem neuen Shinkan, den ich erst seit ganz, ganz kurzem habe und deswegen habe ich die Leseproben noch nicht gelesen, zu Detektiv auf hoher See, dem Anime-Comic, der bald erscheint und den Goshu Aoyama Short Stories. Hat denn einer von euch diese Leseprobe schon gelesen? Also gelesen, ja, aber nicht physisch, sondern online kann man ja den Shinkan auch haben. Ja, ich lese aber lieber gedruckt, wie gesagt. Sind wir wieder beim Thema, ja. Ich muss sagen, da ja der Shinkan immer schwarz-weiß ist, kam der Anime-Comic auf mich sehr schlecht rüber. Was heißt schlecht? Er war halt schwarz-weiß. Es sind halt die Filmszenen, wie wir sie aus dem Film kennen. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ansonsten freue ich mich aber sehr auf die Goshu Aoyama Short Stories, denn die habe ich ja wirklich noch nie gelesen, also wie auch. Ich habe die aber mal, da bin ich mir sicher, auf in Düsseldorf gesehen, in irgendeinem Buchhandel dort und die haben mich auch damals schon gereist. Ja, ist ja auch mal interessant, was von Aoyama zu lesen, abseits von Conan, das kennt man ja so hier in Deutschland, abgesehen von Kid nicht. Genau, in Japan gab es ja zu den Goshu Aoyama Short Stories diverse Auflagen, die erste von 1994, aber ich schätze mal, dass wir die aktuelle Fassung bekommen, die aus dem Jahr 2011 stammt, dass es sozusagen die Neuauflage ist und EMA sich jetzt an die Neuauflage ranheftet, wie es ja schon bei der Kaito Kid Treasured Edition der Fall war, dass man da auch also, die herausgebracht hat. Wenn man oben schaut, im Copyright-Vermerk ist zu sehen 2011. Ah, okay, da steht schon im Shinkan drin? Ja. Sehr interessant. Goshu Aoyama, Tanpeshu, Copyright Solo 2011, Goshu Aoyama, Shogaku Kan Inc. Denn es gibt auch eine Geschichte, die nur in der neueren Fassung enthalten ist. Von daher wäre es dann schade, wenn man die alte mit übernimmt. Aber ich freue mich, was von Aoyama kennenzulernen, was ich bisher noch nicht kannte. Abseits von Detektiv Conan und Kaito Kid. also wenn man die Leseprobe anschaut, das sind aber auch nur 2 Seiten oder 3 Seiten oder so, dann merkt man, das ist alles uralt. Erinnert einen an Conan Band 1. Übrigens, für E-Manga 1,99 erinnert einen stark an Band 1 zurück, wo wirklich alles noch lascher gezeichnet war, sag ich mal. Ja, die Anfänge. Ja, also der Großteil der Geschichten stammt aus den Jahren 1986 bis 88. Also okay. Das ist antik ja schon fast. Dann ist ja alles und die letzte Geschichte ist dann aus den 2000er Jahren, also schon etwas aktueller. Ja, ist immer ganz interessant zu sehen, wie sich die Zeichenstile und so im Manga dann doch verändern von Band 1 bis ja schon zu den aktuelleren. Also ich würde nicht mal sagen verändern, ich würde vor allem sagen entwickeln, weil das sind ja schon riesige Fortschritte. Also wenn ich zwischen Band 1 und 83 vergleiche, sind Welten inzwischen. Wobei es auch schon, ich glaube, in den ersteren Bänden dann auch schon besser wurde. Also ab 5 oder so, glaube ich, auch schon. Also ab so, ich würde sagen, ab 30, 40 wird es dann gut. Also gut. Jetzt meckern wir über die alten Bände. Naja. Ja, meckern auf hohem Niveau, man kann es ja selber nicht besser. Meckern auf hoher See, hä? Ja, auf hoher See, genau. Da sind wir auch schon beim Thema. Mit dem EMA-Winterprogramm 2015-2016, das jetzt bekannt gegeben wurde. Dazu hatten wir ja zunächst eine Exklusivmeldung, die mir auf der Leipziger Buchmesse mitgeteilt wurde. Und zwar erscheint der Shinichi-Sonderband, der jetzt auch den offiziellen Titel Detektiv Conan Shinichi Edition trägt, im Winter 2015-2016 bei EMA. Und dazu ist jetzt auch schon das Titelbild bekannt. Und auch Cover, ein ein genaueres Datum haben wir auch schon. Das ist nämlich März 2016, also eine ganze Weile hin. Fast ein Jahr, bis der Band hier in Deutschland erscheint. Aber davor kriegen wir natürlich auch einiges an Detektiv Conan serviert. Wenn wir die ganze Liste jetzt durchgehen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Aber ich beginne trotzdem mal. Genau, Conan-News.org. Ja, was wir bekommen, die reguläre Serie geht weiter, Band 85 und 86 auch. Genau, 86 auch, der ja noch gar nicht in Japan draußen ist, der erscheint ja diesen Monat erst in Japan. Der kommt dann schon im Januar 2016 nach Deutschland, also holt EMA ein paar Monate auf den japanischen Stand auf. Toll. Was aber auch daran liegt, dass in Japan die Bände ein bisschen später als sonst veröffentlicht wurden. Also EMA holt eigentlich gar nichts auf, sondern die Japaner lassen nach, in dem Sinne. Komma, und das Aoyama ja noch mittlerweile im Krankenhaus liegt, ne? Ja, das hatte auf den 86. Band aber keine Auswirkungen. Also auf den nicht der, mehr. Ah, okay, er erschien gut. Ganz regulär. Der 87. Wird dann irgendwann erscheinen. Also da sind noch nicht genügend Kapitel zusammen. Und Aoyama liegt ja im Krankenhaus, wie ihr vielleicht wisst. Und worauf wir natürlich auch noch eingehen werden gleich. Ja, die regulären Bände kommen. Und was besonders interessant ist, neben der Shinichi Edition wurden jetzt auch noch 2 weitere Sonderbände bzw. Anime-Comics angekündigt. Und zwar die zu Film 18, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass der Film im Herbst 2015 nach Deutschland kommt. Jetzt wurden die beiden Anime-Comics dazu für Oktober und November 2015 angekündigt, was ich sehr, sehr interessant finde, denn damit... Ja, man möchte natürlich auf den Zug aufsteigen, ist doch klar, ne? Ja. Film aktuell, schnell die aktuellen Anime-Comics raus und dann das große Geschäft mit dann. Ich fand schon ein bisschen blöd, dass die Anime-Comics zu Detektiv auf hoher See jetzt sozusagen ein Jahr später erscheint. Die kommen ja im August und September also raus. Das natürlich trotzdem, aber... Ja klar, ja. Aber wenn der Scharfschütze so aktuell ist, dann ist natürlich noch ein größerer Reiz da, wenn man den Film gerade gesehen hat und dann die Anime-Comics da hat. Oder noch nicht ja, gesehen vielleicht hat. Kommen ja die Comics sogar vor dem Film raus. Das weiß man nicht. Obwohl Oktober und November ist schon... Am besten wäre, wenn der Film in der Mitte erscheint. Das wäre natürlich optimal. Band 1 kaufen, Film schauen, Band 2 kaufen. Ja, dass man sozusagen heiß gemacht wird. Und was auch interessant wäre, wäre so ein Kombipaket von Kase und EMA, dass man alles zusammenkauft für einen günstigeren Preis oder sowas. EMA, keine Ahnung. Kase, hört uns zu, mach das mal. Das fände ich cool. Dann weiter zur spoilerfreien Zone. Da beginnen wir mal wieder mit dem Flughafen, der jetzt offiziell eröffnet ist. Nicht wahr, Kevin? Richtig. Nämlich, wie du sagst, der Flughafen in Totori wurde umgestaltet. In den letzten Monaten. Wurde am 1. März auch eingeweiht. Und so heißt es nun offiziell Totori Sakyo Konan Kuko. Also Totori Sanddünen Konan Flughafen. Gouverneur und so weiter, ne? In Band 78 Aoyamas Kommentar, er hätte gerne Flughafen und so weiter und so fort. kennt ihr alles, wisst ihr alles, Conninews.org. Wir haben auch ein paar Bilder noch dabei. Es sieht wunderhübsch aus, muss ich ehrlich sagen. Also, wow. Ja. Das einzige Manko, scheinbar war er auch da schon gesundheitlich angeschlagen, denn zur Eröffnung war er nicht dabei. Fand ich auch sehr schade, dass er nicht dabei war. Und wir hatten ja auch schon in zahlreichen News-Podcasts über diesen Flughafen berichtet. Sehr schön, dass er jetzt eröffnet ist. Schade, dass Aoyama nicht dabei war. Und ich freue mich, dass, wenn ich nach Japan fliege, ich dort direkt landen werde. Ha, so mache ich's. Ja, ist ja auch absolut sehenswert. Also unbedingt mal in die Bilder reinschauen, weil man kann es sich einfach nicht vorstellen, so genial wie es ist. Ja, und dann direkt weiter vom Flughafen geht es natürlich ins Detektiv Conan Café. Nicht wahr, Kevin? Richtig. Auch da hat das Café endlich eröffnet. Das sollte nämlich eigentlich eine Art Werbeaktion sein. Kommt ins Café, trinkt einen Kaffee, isst einen Shinichi, Zitronenkuchen und schaut euch den Film an. So in etwa. wie ich finde, wunderhübsch. Auch da gibt's Bilder vom Kuchen, vom Besteck, von den Tellern. Ich habe schon gelesen in den Facebook-Kommentaren, alle wollen die Teller klauen. Also unter tollen Fans sind ja echte Langfinger dabei. Naja. das Café soll auch in Osaka eröffnet werden. Auch da hat man schon einen Termin. Im April soll es dann soweit sein. Tipptopp, was will man mehr? Ja, also was ich dort definitiv nicht essen werde, ist ein Baumkuchen und trinken werde ich keinen Zitronentee, um das mal festzustellen. Also alles andere geht. Jedenfalls nicht, wenn du eine Kapsel drin findest, oder? Ja, dann sowieso nicht. Auch sonst bin ich skeptisch. Herrlich, herrlich. Wir lieben die Anspielungen auf die alten Fälle, ja. Gut, dann kommen wir nochmal zu ein paar anderen Themen. Und zwar gibt es zu Band 86, der ja diesen Monat in Japan erscheint, auch eine Limited Edition mit DVD dazu. Und zwar ist auf dieser DVD dann das Dezember Special enthalten, das ja letztes Jahr, ich meine am 26. Dezember, im japanischen Fernsehen lief. Und das war ja so ein 2-Stunden-Special, das Verschwinden des Conan Edogawa. Das ist dann auf dieser Limited Edition enthalten. Und die ist natürlich entsprechend auch teurer. Ja, tja, aber das macht ja genau nichts, ne? Nämlich normaler Preis ist umgerechnet, also nur im Band, 3,17 Euro. Günstiger als bei uns, um einiges. Wer aber Band und DVD in der Limited Edition möchte, der zahlt mal locker 22 Euro. Ja, aber wie gesagt, dafür ist die DVD halt mit bei und die geht 2 Stunden. Also das ist schon ordentlich, ne? Ja, DVDs kosten ja in Japan sowieso immer mehr. Ja. Und die normalen Anime-DVDs mit 4 Episoden, was ja auch 2 Stunden sind, um und bei, kosten ja auch 30, 40 Euro umgerechnet. Also da ist man mit diesen, was sagst du, 26 Euro noch gut 22, dabei? 22, ja. 22, das ist ja ein Schnäppchen für die Japaner. Und noch ein Band dazu. Mensch, Mensch, Mensch. Naja, also ich fände es schön, wenn es nach Deutschland kommt, glaube es aber nicht. Denke mal, man muss sich hier mit dem normalen Band abgeben, aber man soll niemals nie sagen, das ne? Das einzige Mal, wo es das gab, war bei der Box 1. Da gab es den ersten Band mit dabei. Bei den uralten Anime-Episoden hier auf DVD oder Videokassette. Das ist ja schon wirklich alt, wenn man an Videokassetten noch denkt. Ja. Dann haben wir noch eine Information zu der Mystery Tour 2015, die jetzt in diesem Monat in Japan startet. Und ja, wie gewohnt ist es eine real stattfindende Mystery-Tour zu den beiden Anime-Episoden, die dann später im Jahr im japanischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Das wird höchstwahrscheinlich wieder im November der Fall sein. Also könnt ihr euch da schon wieder auf 2 Mystery-Tour-Folgen freuen. Die gibt's ja seit 2008, meine ich, im japanischen Fernsehen jedes Jahr. Und die zielen ja auch immer sehr auf die japanischen Sehenswürdigkeiten und Landschaften ab. Ja, genau. Ja, und so ist es auch bei der real stattfindenden Mystery Tour. Also diesmal geht's in die Präfektur Tottori. Das ist ja der Geburtsort von Gosho Aoyama, oder da wurde er geboren, in der Präfektur. Geboren, ja. Es ist noch nicht klar, in welche Städte es da genau geht, aber ich schätze mal, man wird natürlich in Gosho Aoyamas Heimatdorf gehen. Na klar. Und auch in die Gosho Aoyama Manga Factory, die ja in der Präfektur ist. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Und ich hoffe mal, dass man im Anime dann später, die ja dann auch in der Präfektur Tottori spielen wird, auch Aoyamas Heimatdorf zu sehen bekommt. Das fände ich extrem cool. Vielleicht läuft Aoyama auch selber da dann als gezeichnete Figur rum. Aoyama ermittelt mit Conan zusammen, das wär's. Das wär's, ja. Gut, dann haben wir noch ein paar weitere Informationen zu Film 19, der jetzt ja am 18. April in den japanischen Kinos startet. Der hat jetzt nämlich zwei neue Trailer bekommen. Zum einen ist dort jetzt erstmals auch Shinichi Kodo zu sehen, also ein sehr interessanter Gast, der in dem Film auftreten wird, aller Voraussicht nach. Also man weiß ja nie, ob sich da nicht doch Kaito Kid als Shinichi verkleidet hat. Und so wie ich den Trailer gesehen habe, vermute ich das auch sehr stark, dass das nicht Shinichi ist, sondern Kaito Kid. Aber man weiß ja nie. Auf jeden Fall zwei neue Trailer. Ein langer und ein kurzer, der den langen zusammenfasst. Richtig. Gerne mal reinschauen. Genau. Und dazu gibt's auch jetzt noch ein, oder gab es, ein Update der offiziellen japanischen Website. Also da gibt's jetzt zig neue Informationen. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht, das alles herauszufiltern. Könnt ihr auch, wie gewohnt, auf connennews.org lesen oder habt's schon gelesen. Da gibt's nämlich einen persönlichen Kommentar von Gosho Aoyama, der wieder was zum Film sagt, wie jedes Jahr. Und die Handlung des Films wird kurz beschrieben, was auch schon so bekannt ist. Also um diese Sonnenblumen geht's ja. Da gibt's ja 7 Gemälde von Van Gogh, meine ich, gezeichnet. Oder von wem auch immer. Ja, von Van Gogh. Ein Gemälde oder 7? Oder? 7, also es geht um ein Gemälde geht es, das Kaito Kid stehlen will. Genau, ja. Und insgesamt gibt es 7, die Jiroshi Suzuki alle in einer Ausstellung versammeln will. Ach so, okay. Und deswegen hat er sich jetzt das erste gekauft. Und irgendwie kommt... wird das im Flugzeug nach Japan gebracht und da explodiert das Flugzeug dann und dann ist Kaito Kid auf einmal draußen mit dem Gemälde und Conan schafft es, das Gemälde zurückzubringen, da wird es im Museum ausgestellt und dann schafft es Kaito Kid da oder will das Gemälde dann da stehlen, so habe ich es verstanden. Und da gibt es dann 7 Samurai, wie bei One Piece praktisch, 7 Samurai der Meere, hier 7 Samurai des Museums. Das Crossover. Und die versuchen eben, das Gemälde da zu beschützen. Und unter diesen 7 Samurai sind 6 ausgebildete Kämpfer und Kogoro Mori. Ja. Hey, also jetzt war ziemlich hier unrecht. Er kann auch Judo. Auch ausgebildeter Kämpfer, oder? Ja, aber er hat ja gedanklich nichts auf dem Kasten. Ja, okay. Vielleicht wird das eine neue Version von Film 9, wo er auf dem Boot da auch ein bisschen besser dargestellt wurde als sonst immer. Ja, wer weiß. Und im Museum bekommt dann ausgerechnet Kogoro Mori auch dieses Ankündigungsschreiben von Kaito Kid. Und damit geht dann praktisch der Film richtig los oder ja schon fast vorbei. Also man weiß ja nicht, es wird ja in Trailern und so weiter immer viel gespoilert. Auch viel durcheinander geworfen immer auch in Trailern. Ja. Irgendwelche guten Szenen rein, bumm, ciao. Ja, und auf der Website wird dann noch werden dann noch die teilnehmenden Charaktere aus dem Film kurz vorgestellt, also diese 7 oder 6 Samurai eben. Und wer noch mit dabei ist, ist Konosuke Ji, also der Assistent von Kaito Kid. Der feiert sein Debüt in diesem Film. Und das Ending des Films ist auch schon bekannt, das ist nämlich Oh Rival von Pornograffiti, sehr interessanter Bandname. Ja, absolut, kann ich nur mal empfehlen reinzuschauen. In das Ending meinst du, oder wie? Ah, ja, ja, das Ending, ja, klar. Also das kann ich persönlich auch sehr empfehlen, da kursieren ja schon erste Videos im Internet, also zu dem Ending natürlich. Zum Ending, ja, klar. Ja, also es ist grandios, also ich liebe das Ending jetzt schon und freue mich auch darauf, wenn es dann nach Deutschland kommt, was ja dann erst 2016 der Fall sein wird, höchstwahrscheinlich. Hoffentlich, ja. Dann haben wir noch ein paar Informationen zu Gosho Aoyama. Zunächst möchten wir beginnen mit einem Interview, das Aoyama zu Neujahr geführt hat. Also da war er wahrscheinlich noch fit und hat dann ein Interview gegeben und hat da einige Informationen ausgeplaudert. Unter anderem, dass Ran ein gutes Ende bekommen wird in der Serie und dass Jody noch eine Liebesgeschichte bekommen wird. Und auch zu Film 20, der ja nächstes Jahr erst startet, hat er schon was verraten, wo wir gerade bei den Filmen sind. Da sollen nämlich Gin und Bourbon mit dabei sein. Und auch insgesamt soll es ein Organisationsfilm werden. Also der 20. Jubiläumsfilm, der 2016 startet, der wird dann wieder ein richtiger Kracher, aller Voraussicht nach. Und James Black ist nicht der Boss der Organisation, wer das dachte. Ja. Nicht. Die Detective Boys übrigens auch nicht. Ja. Agatha ist es auch nicht, wurde offiziell nicht bekannt gegeben. Ich glaube, bald können wir anhand der Aussagen aus seinem Interview immer schlussfolgern, wer der Boss wirklich ist. Er schließt einfach alle aus und immer bleibt nur einer übrig. Und der übrig bleibt, ist es dann. Ja, dann ist es Conan. Conan, ja. Der schaltet, glaube ich, auch aus. Nee, durch die Gehirnerschütterung von Jin. Ah. Ja, kann er sich nicht mehr erinnern, dass er eigentlich der Chef seiner eigenen Organisation ist. Ja, oder er träumt das alles nur. Oh, aber ja, das wurde schon ausgeschlossen von Aoyama. Oh, er sehr gut, weil das wäre echt scheiße. Ja. Blöd. Von was Gutem kommen wir zu was weniger Gutem, betreffend Aoyama. Und zwar liegt er momentan höchstwahrscheinlich im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob er vielleicht schon entlassen wurde oder was weiß ich was. Die Informationen sickern ja erst immer ein bisschen später durch, aber bis Sommer soll er offiziell immer noch im Krankenhaus sein. Genau. Tja, schlimm, schlimm. Genau, da gab es nämlich auch viele neue Informationen zu der, in der Shonen Sunday, die Nummer 16/2015, die kam raus mit Kapitel 29, ganz normal. Allerdings nach dem Kapitel gab es eine persönliche Nachricht von Toshi Aoyama an seine Fans. Ich kann kein Japanisch, also ihr beide glaube ich auch nicht. Nein. Begrenzt. Ja. Das reicht aber nicht für die Nachricht. Oi, ne? Kann ja. Ja. Oi, kann ich, okay. Darum habe ich mir uns exklusiv Josef Schadl ins Boot geholt. Und der werte Herr Schadl hat sich die Mühe gemacht und die komplette Nachricht für uns zu übersetzen. Er schreibt einfach, hallo, wie immer euer Aoyama. Die Nachricht käme etwas plötzlich, allerdings wurde er operiert. Liegt im Krankenhaus, hätte den Eingriff aber gut überstanden. Er müsste aber noch eine Weile im Krankenhaus bleiben. Die kommenden Kapitel kommen von nun an unregelmäßiger und er hofft, dass er im Sommer dann entlassen werden kann. Ja, wir drücken natürlich alle Daumen der Welt und hoffen, dass er so früh wie möglich entlassen werden kann. Schlimm, also es gab ja schon öfter mal Gerüchte und immer mal wieder hatte er ja auch neulich mehrere Pausen in Sachen Kapitelveröffentlichungen und traurig und schlimm, also das ist echt das Horrorszenario an den Fans, also Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja schon im letzten News-Podcast im Manga in Japan Teil darüber berichtet, was ja auch der Spoiler-Bereich ist, diesmal aber in der spoilerfreien Zone, der das wirklich, ich denke mal, jeden Fan angeht, dass Gosho Aoyama im Krankenhaus liegt. Und ist auch kein Spoiler in dem Sinne, weil wenn ich über die Kapitel an sich sprechen, dazu kommen wir später noch. Ja, Operation hat er erfolgreich überstanden. Auf jeden Fall ist er im Krankenhaus und ist da auch offenbar ganz ehrlich zu sich selbst und sagt, dass er noch 3-4 Monate im Krankenhaus bleiben wird, weil er vorher nicht rauskommt. Also er hat jetzt Pause und da hält er sich auch dran. Also er sagt nicht, ich muss es gleich wieder weiterzeichnen und so weiter. Ja, aber apropos durchsickern, auch da sickert er ja schon wieder etwas durch, nicht wahr? Mit dem Krankenhausaufenthalt. Da hat nämlich den Shogakukan, der Verlag hinter der Shonen Sunday, sich bei einem Interview mit Yahoo in Japan zu Wort gemeldet und sagt, naja, also Aoyama, der war ja schon im letzten Jahr immer wieder im Krankenhaus. Unter anderem für 2 Wochen im Dezember. Als man dann aber fragte, ja, was ist denn da los? Dann sagt man, naja, aber aus Gründen der Privatsphäre wollen wir das aber nicht sagen. Und das fand ich aber ehrlich gesagt ziemlich daneben vom Verlag. Also erstmal groß sagen, hey, er war ja letztes Jahr schon. Und dann aber wieder, also Privatsphäre ist bei uns ja ganz groß geschrieben. Ja, ich denke mal, vielleicht war es dazu da, um nochmal zu unterstreichen, dass es wirklich kein Spaß ist, dass Aoyama jetzt im Krankenhaus ist, denn wenn er auch vorher schon mal einen Eingriff hatte oder was auch immer da war, 2014 im Krankenhaus, und jetzt nochmal da ist, dann ist es wirklich ja was Ernstes. Also man geht ja kein zweites Mal spaßeshalber ins Krankenhaus. Nee, eigentlich nicht. Also ich jedenfalls nicht. Ich bin schon froh, wenn ich dann nicht hin muss. Naja, also ich wünsche auf jeden Fall gute Besserung, ihr wahrscheinlich auch. Ja. Hoffe ich doch. Und feindliche Genesung. Ja. Aoyama, Sensei. Momentan werden ja alte Kapitel nochmal neu abgedruckt in der Shonen Sunday. Statt der neuen Kapitel dann eben, remasterte Kapitel sozusagen. Keine Episoden, die Kapitel sind's diesmal. Ja, aber ich find's gut, dass er selber so vernünftig ist, sag ich mal, und sich die Auszeit auch nimmt. Von daher, gute Besserung. Er soll sich schnell und ausgiebig erholen und dann mit frischer Kraft wieder ans Werk gehen. Genau, was ich auch sehr nett fand, war ja, dass das Shonen Sunday Cover ihm zu Ehren gestaltet wurde mit dem Konnen Flughafen, also in Anlehnung daran. Und Kaito Kid, der das Logo gestohlen hat. Genau, das ganze Cover war voller Detektiv Konnen, was ja sonst gar nicht üblich ist. Also normalerweise ist ja Detektiv Konnen oder die Serie, die im Vordergrund stehen soll, eben auf dem Cover drauf. Aber außenrum um dieses Hauptbild sind eben andere Bilder aus anderen Serien. Und diesmal war es so, dass wirklich fast alles auf der Hauptseite, also auf der Titelseite des Magazins, zu Ehren von Conan und Kaito Kid gewidmet war. Oder Gosho Aoyama zu Ehren, kann man ja schon sagen. Also alle anderen, also Shonen Sunday, ne, das erscheint ja nicht nur Conan, da erscheinen auch viele, viele andere Manga-Serien wöchentlich. Man muss sagen, auf dem Cover alle anderen Serien nur ganz, ganz, ganz klein irgendwo an den Rand gedrängt. Ansonsten Conan und Kaito Kid. Auch eine sehr nette Geste und ich denke mal vom Verlag die Botschaft, gute Besserung. Ja. Naja, hoffentlich, ja. Soweit die spoilerfreie Zone. Da habe ich wieder eine schlechte Nachricht für dich, Kevin. Du musst uns jetzt verlassen. Oh. Nur für diesen Monat, aber du musst uns verlassen. Ja. Nächsten Monat darfst du wieder mit dabei sein. Okay, alles klar, dann machen wir das so. Ich hau ab und für nächsten Monat wieder dabei. Versprochen? Versprochen. Gut, dann verabschiede ich mich. Olli, viel Spaß. Philipp, viel Spaß. Liebe Zuhörer, viel Spaß mit den Spoilern. Genau, Anime in Japan und Manga in Japan stehen jetzt vor der Tür. Tschüss, Kevin. Huhu. Bis ciao. Dann. Genau, ja, falls ihr euch jetzt wundert, was wir denn beim Manga in Japan noch zu besprechen haben, da gibt es noch ein Kapitel, das wir noch nicht besprochen haben, das noch vor Aoyamas Krankenhausaufenthalt veröffentlicht wurde. Darauf gehen wir dann später ein. Zunächst aber fangen wir mit den Episoden an. Da sind ja diesmal 5 Stück erschienen. Und da fangen wir an mit der Episode 769, ein lästiger Notfallpatient. Mal wieder eine Filler-Episode oder ein Anime-Original, wie man ja auch sagt. Was ist denn da passiert, Olli? Ja, es ging im Prinzip darum, dass sich die Detective Boys auf der Straße befinden und etwas besprechen und plötzlich nähert sich von hinten ein Mann, der ist vor irgendwem auf der Flucht und rennt dann in die Detective Boys rein. Man erkennt, der Mann hat eine Kopfwunde. Und ja, er schnappt sich dann Ayumi und bedroht sie mit einem Messer. Und ja, da ist schon mal klar, irgendwas ist mit diesem Mann los. Aber er flüstert oder sagt zu Ayumi, die ja vor ihm sozusagen ist, sagt er nur so, ja, es tut mir leid. Und dann wird er plötzlich ohnmächtig. Ja, dann ist natürlich die Frage, da denkt man sich, ja, was war da los? Der Mann wird auf jeden Fall erstmal ins Krankenhaus eingeliefert, weil er, wie gesagt, da seine Verletzung hat. Er wird behandelt und Ayumi hofft natürlich, dass er wieder gesund wird, weil sie der Meinung ist, das ist kein schlechter Mensch. Ja, die Frage ist nur, was ist das überhaupt für ein Mensch? Denn man hat absolut keine Informationen über ihn. Er hat auch keinen Ausweis oder so, glaube ich, dabei. Also man weiß so gut wie nichts über ihn. Nur in seiner Tasche findet man einen Zeitungsausschnitt über einen Skandal und Megurei vermutet daraufhin, dass er in diesem Skandal irgendwie verwickelt ist und ermittelt halt in die Richtung und die Detective Boys ermitteln auch, indem sie auf der Straße irgendwie herausfinden wollen, wo der Mann herkam und so und ja, versuchen da dann halt irgendwie den Fall zu rekonstruieren. Ja, soweit zur Episode. Am Ende wird dann natürlich alles aufgeklärt und die Zusammenhänge werden erkannt. Aber sonst gibt es da eigentlich nicht so viel zu sagen. Also mir hat die Episode jetzt nicht so besonders gefallen. Also es war halt eine Füller-Episode. Das Konzept war vielleicht nicht schlecht durchdacht mit dem Herausfinden, wo der Mann war und es so zusammen Stellen der Geschichte sozusagen, aber ja, ich war nicht wirklich beeindruckt davon. Also erst am Ende sozusagen fand ich es dann ganz schlüssig, als alles rauskam, aber so während ich die Episode gesehen habe, naja, war mir dann doch irgendwie ein bisschen langweilig, muss ich sagen, und deshalb schneidet die Episode auch nicht so besonders gut ab bei mir und ich vergebe mal 2 von 5 Arztspritzen. Gut, ja, dann geht's weiter mit den Episoden 770 und 771, die angespannte Teeparty Teil 1 und Teil 2. Nicht wahr, Olli? Ja, genau, so ist es. eine Umsetzung eines sehr, ja, spannenden Manga-Falls, muss man sagen. Und spannend ist hier das richtige Wort. Aber wir fangen natürlich wie immer ganz von vorne an. Es geht diesmal mit Kogoro los. Der kommt nämlich ganz vergnügt nach Hause, weil er im Pachinko gewonnen hat. Und will Ran jetzt überraschen. Und die ist aber nicht da. Komischerweise. Und er findet auch gleich den Grund. Nämlich liegt irgendwo liegt jedenfalls eine Nachricht von Ran. Also so ein Zettel liegt da, wo drauf steht, ja, Mama ist im Krankenhaus, mach mal dein Handy an. Und Kogoro hatte das ausgeschaltet. Und dann sieht er plötzlich, wie das halt so ist, wenn man sein Handy anmacht. Das kennt ihr vielleicht auch. Dann kommen da so 30 neue Nachrichten rein. Und Kogoro ist dann natürlich ganz außer sich, dass Eri im Krankenhaus ist und operiert wurde. Und rennt da dann ganz panisch hin. Und ist dann aber letztendlich doch erleichtert, dass die Operation von Eri gut verlaufen ist und dass es ihr soweit ganz gut geht. Ja, dann lässt er sich so ein paar, ja, wie man Kogoro so kennt, leistet er sich wieder den ein oder anderen Patzer und wird daraufhin von Eri rausgeschmissen aus dem Zimmer. Und dann wird er plötzlich von Amuro angesprochen, der in dem Krankenhaus unterwegs ist. Und wir wissen natürlich alle inzwischen, Amuro ist Bourbon von der schwarzen Organisation und dementsprechend ist auch Conan sehr schockiert, dass der jetzt da plötzlich unterwegs ist. Er ist natürlich dahin unterwegs, er sucht einen alten Bekannten und zwar Rikumichi Kusuda. Und den kennen wir natürlich auch noch aus dem früheren Krankenhausfall. Den versucht er jetzt ja zu finden oder da über den was rauszufinden und das ist natürlich sehr spannend, weil wir wissen ja alle, was sich damals zugetragen hat. Ja, dann trägt sich allerdings erstmal was anderes zu und zwar in dem Zimmer der einen Patientin halten vier Frauen eine Teeparty, sagen wir ruhig Teeparty ab und während dieser Teeparty ja, wird eine der Frauen plötzlich vergiftet und stirbt und ja, daraufhin kommt Megure und ermittelt und die Frage ist halt, wie wurde die Person vergiftet und von wem? Denn die Personen hatten alle ein Motiv, die Frau zu töten, aber keine Gelegenheit irgendwie den Tee zu vergiften und auch nicht den auszutauschen, denn die Tees, die sie getrunken hatten, hatten alle verschiedene Farben und deshalb kann man die natürlich nicht einfach austauschen. Ja, wie sich das Ganze abgespielt hat, wer denn der Mörder war und wie der Tee ausgetauscht wurde oder ob die Vergiftung auf andere Weise herbeigeführt wurde und was es letztendlich noch mit Bourbon auf sich hat, das schaut ihr euch am besten selber an in den beiden Episoden und ja, ich empfehle sie euch nur wärmstens, herzlich, also auf jeden Fall angucken. Der Fall an sich ist jetzt nicht so ganz im Vordergrund, sag ich mal. Also er ist durchaus interessant und für Leute mit Chemiewissen, denke ich mal, kann man da auch einiges abgewinnen. Aber die Hauptstory um Bourbon und den Krankenhausfall ist natürlich im Vordergrund und ja, da ist der Spannungsbogen sehr hochgelegt und aufgrund dieser Spannung auf jeden Fall eine sehr gute Episode und deshalb vergebe ich mal 4,5 von 5 Teesorten. Das ist doch ganz ordentlich. Ja, dann hatten wir noch zwei weitere Episoden, die euch ausnahmsweise mal ich vorstelle. Und zwar sind das die Episoden 772 und 73, Shinichi Kuros Fall im Aquarium. Und wie man nicht anders vermuten könnte, geht es in dem Fall wirklich um Shinichi Kudo und Ranmuhi, die in einem Aquarium sich befinden. Aber auch ich fange von vorne an. Und zwar sind Professor Agasa und die Detective Boys in einem Aquarium unterwegs und auf einmal, nach einigem Vorgeplänkel, erinnert sich Conan an eine Begebenheit von damals, als sich nämlich Shinichi mit Ran getroffen hat. ja, damals waren die beiden auch schon in dem Museum und haben sich unterhalten, wobei Shinichi einige sehr interessante Schlussfolgerungen zu Rans Aussehen und ihrem Auftreten gemacht hat, was sehr stark an Sherlock Holmes erinnert hat. Ja, später kommt es natürlich noch zu einem Mord, bei dem dann auch Megure ermittelt oder ermitteln darf. Auch schön, ihn mal wieder in etwas älterer Montur zu sehen, aber so alt ist es ja nun auch noch nicht. Ja, und später spielt sich ja noch einiges Interessantes zwischen Ran und Shinichi ab, was eigentlich im Zentrum dieses Falls steht, denn darum geht es bei dem Fall eigentlich, was ich aber noch nicht verraten möchte, da das am Ende der Episode oder der beiden Episoden erst passiert. Also, wieder mal ein alter Fall mit Shinichi und Ran in einem Aquarienhaus. Wer Fische mag, wird es lieben. Und ja, ein Standardmordfall dazwischen drin. Ja, also ich fand es sehr schön, Shinichi mal wieder zu sehen, nach einer gefühlten Ewigkeit. Letztes Mal war er ja im London-Fall mit dabei. Jetzt endlich mal wieder. Und auch die Umgebung im Aquarium hat mir sehr gut gefallen. Also insgesamt ein ganz ordentlicher Fall. Und dadurch, dass Shinichi einige Höhepunkte hat, gehe ich hier durchaus auf 4 von 5 Fische. Ja, dem schließe ich mich an, um Kaito Kid aber die Angst zu nehmen, vergebe ich nicht Fische, sondern ich vergebe 4 von 5 Yakisoba-Burgern. Ah, ja, die Agasa am Anfang verspeist hat. Genau, 4 von 5 davon, da freut sich der gute Agasa, weil mir wirklich ja der Auftritt von Shinichi sehr gut gefallen hat, weil er wieder in seinen alten, in sein altes Charakterschema zurückfährt sozusagen. Also er ist wieder der Sherlock Holmes der Neuzeit, ja, und zieht Schlussfolgerungen anhand von Rans Kleidung, wo man nur denkt, okay, warum? Und auch sehr schön, dass er halt wieder selbstständig ermittelt und man merkt halt auch gleich, da ist er einfach wesentlich selbstbewusster als wenn er Conan ist, weil er dann selber am Tatort sozusagen rumläuft und Schlussfolgerungen zieht und Anweisungen erteilt, also wirkt auf jeden Fall ganz anders und ja, deswegen gefällt mir das eben sehr gut. Auch die Comedy-Elemente sind wieder mit drinne und ja, der Fall an sich ist auch nicht schlecht. Man kann auch so ein bisschen mit überlegen und seine eigenen Gedanken machen, wie das so vonstatten sein könnte. Und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung wert, sich den die Episoden anzusehen. Genau, also große Empfehlung unsererseits. Und wir haben auch noch ein paar kommende Episoden. Und zwar lief schon am 4. April die erste Wiederholung zu einem älteren Fall, also einer remasterten Episode. Und am 11. April kommt dann der zweite Teil dazu. Das waren die Episoden 537 und 38. Kaito Kid gegen den stärksten Tresor, Teil 1 und Teil 2, die wir auch schon aus Band 64 und 65 kennen. Also hier 2 remasterte Folgen. Danach geht es am 18. April mit Der verschwundene Schrei von Munch weiter. Heißt der so, Munch? Ich glaube schon. Das ist ein Anime-Original, beziehungsweise das Magic-File, wie es ja früher hieß, zu Film 19, der ja am gleichen Tag in den japanischen Kinos startet. Und am 25. April und 2. Mai gibt es einen Zweiteiler, Der manipulierte große Detektiv Teil 1 und Teil 2, was höchstwahrscheinlich auf Band 84 basiert und womit es dann auch mit dem Kusuda-Fall weitergeht. Ja, könnte man meinen. Also klingt auf jeden Fall schon spannend vom Titel her. Oder es ist ein Anime-Original. Es kann auch sein, dass es ein Anime-Original ist, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um eine Manga-basierte oder 2 Manga-basierte Folgen handelt. Also ganz klar ist es noch nicht, aber ich sag mal 95% kann man da drauf setzen, dass es aus dem Manga kommt. Ja, wie es auch immer sein wird, ihr werdet es im nächsten News-Podcast dann erfahren, wenn wir die Episoden ausführlich besprechen. Genau, und was ihr auch noch erfahren werdet, ist Informationen zum neuen Opening, das ja erst mit der Episode am 18. April startet, mit der Episode 774, mit dem Schrei von Munch. Da gibt's ein neues Opening, und zwar von Breakers, und das nennt sich We Go. Das erscheint erst im Mai offiziell, aber wird ja schon im April als Anime-Opening bei Detektiv Conan verwendet, und ich bin sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr und nochmal sehr gespannt. und freue mich auf dieses Opening, denn Breakers hat ja in der Vergangenheit echte Kracher zu Detective Conan beigetragen. Ich erinnere gerne an Everlasting Love, Hikari, Miss Mystery, also große Titel, die in Erinnerung geblieben sind. Und jetzt kommt We Go. Wir gehen. Ja, können wir mal gespannt sein, wie es sich vom Niveau her so verhält. Also wir wissen ja, dass Breakers eine gute Band ist und auch gute musikalische Titel abgeliefert hat. Und ich hoffe, es bleibt in dem Bereich, aber wie wir das auch schon so von einigen anderen großen Stars, sag ich mal, in Conan gehört haben, gibt es leider auch die eher enttäuschendere Variante, wo man dann denkt, na, eigentlich kann diese Künstlerin aber mehr. So wie Mai Kuraki aktuell mit Dynamite, oder was meinst du? Genau, da hast du es direkt erkannt, worauf ich angespielt habe. Ich glaube, ich hatte ja schon bei meiner Bewertung damals gesagt, ich finde es gar nicht mal so schlecht und ich hoffe, ich habe es damals gesagt. Tja, das können wir am besten überprüfen, indem wir jetzt gleich nochmal reinhören. Hat ein bisschen den Chaos-Chaos-Chaos-Style. Hieß das Opening so? Dieses 30. da, wo die Tänzerin da umhergespielt ist. Genau. Das fand ich auch extrem cool, obwohl es extrem verrückt war. Und bei Dynamite, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Also, ja, muss ich auch sagen. Also bei mir ist es ja immer so, am Anfang denke ich immer, aber je öfter ich das dann höre, irgendwann habe ich es dann doch einigermaßen ins Herz geschlossen. Das eine Opening mehr, das andere halt weniger. Das auf jeden Fall, ja. Gut, dann kommen wir noch zum Manga in Japan. Da haben wir noch ein Kapitel übrig, das wir bisher noch nicht besprochen haben. Das ist das Kapitel 920 mit dem Titel Selfie. Nachdem die letzten beiden Kapitel ja schon Blog und Foto hießen, jetzt der Abschluss des dreiteiligen Manga-Falls. Und ja, danach kam bisher nichts Neues, weil Aoyama, wie gesagt, im Krankenhaus liegt momentan, wie wir schon in der spoilerfreien Zone besprochen hatten. Und aktuell werden alte Kapitel abgedruckt. Wann ein neues Kapitel kommt, ist nicht klar. Das wird unregelmäßig sein in der nächsten Zeit. Momentan ist noch nichts geplant und in den nächsten Wochen wird auch erstmal nichts erscheinen. Soweit ist bisher schon bekannt. Aber wir haben noch Kapitel 920, wie gesagt. Selfie. Ich will auch gar nicht so viel zu verraten. Es ging ja um diesen Fall mit den zwei Schauspielerinnen, wo die eine Schauspielerin umgebracht wurde. Und es gibt nur eine Verdächtige, das ist die andere Schauspielerin. Nebenbei ist ja noch Sakura Koyonehara mit dabei, die wir aus dem Baumkuchenfall kennen. Hatte ich vorhin darauf angespielt. Jetzt ist Yonehara hier mit dabei. Ja, gibt eine Verdächtige, die wahrscheinlich auch die Täterin ist. Und ja, damit wird der Fall dann abgeschlossen. Es passiert aber noch was sehr, sehr, sehr, ich will nicht nochmal sehr sagen, Interessantes am Ende des Falls, das die kommende Handlung auf jeden Fall auf den Kopf stellen könnte. Und das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Also dieser Fall ist trotz seiner Banalität mit den drei Kapiteln und der einen Verdächtigen, die wahrscheinlich die Täterin ist, sehr wichtig für die Haupthandlung. Also unbedingt mal am Ende da reinschauen, wenn ihr euch der Fall nicht interessiert hat. Da, die letzte Seite des Kapitels ist wichtig. Damit fangen sie alle am Ende an. Ja, lesen von hinten nach vorne. Ignorieren dieses Stopp. Also Philipp hat gesagt, schau dir die letzte Seite an. Also ich vergebe für den Fall, Standardfall, eigentlich 3 von 5. Aber durch diese letzte Seite, die kann echt die ganzen 16 Seiten nochmal rausreißen oder die ganzen 48 Seiten von allen drei Kapiteln, vergebe ich doch 4 von 5 Mini-Hubschraubern. Also hat mir sehr gut gefallen. Vor allem die letzte Seite. Ja. Die letzte Seite. Gut, das war's dann auch mit dem Manga in Japan. War ja mal sehr kurz dieses Mal. Gab nicht so viel zu berichten. Dafür umso länger die spoilerfreie Zone dieses Mal. Und auch im Deutschlandbereich gab's ja einiges Interessantes zu diskutieren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Podcast. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Kommentar freuen. Entweder hier oder bei YouTube oder Facebook, Twitter. Wir sind überall zu erreichen. Dazu kommen wir ja gleich noch, beziehungsweise jetzt. twitter.com/ConanNews, unser Twitter-Account, facebook.com/ConanNews, unser Facebook-Account, youtube.com/ConanNews, unser YouTube-Account, wo ihr immer vor dem offiziellen Release eines ConanCasts immer schon einen kurzen Ausschnitt oder Outtakes sehen könnt, also da auch sehr empfehlenswert, da mal voreinzuschauen. Wie gesagt, youtube.com/ConanNews, auf iTunes sind wir als ConanCast zu finden. Und das war's, glaube ich, oder habe ich was vergessen? Instagram.com/ConnenNews. Das war's dann aber auch wirklich. Nee, ConnenNews.org, ConnenWiki.org, ConnenForum.org zum Diskutieren. Ich wünsche euch viel Spaß, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut. Und frohe Ostern noch. Genau, frohe Ostern. Schönen Ostermontag noch. Und vielleicht Ostersonntag. Je nachdem, wann ihr den Cast hört. Ja. Ich werde einen Detektiv Conan Marathon machen. Nein. Ja, dann würde ich sagen. Nee, halt. Wir drücken nicht auf Stopp.